Was muss der Helge da lesen? Als Kind ein Konzert hat's gegeben. Findet der Helge gar nicht doll, drauf fängt er gleich an zu heulen. Er war zwar nicht da, doch das ist ja scheißegal. Die waren bestimmt wieder alle breit, denn Helge, der weiß stets Bescheid. Spaß, denn in der virtuellen Welt des Netzes ist er frei. Eine Freundin hat er nicht, über Skinheads erzählt er Mist. Was anderes hat er nie gelernt, Mensch, Helge, hör doch auf damit. Wir würden uns freuen, dich mal zu sehen.